Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute nochmal mit einer Windows Phone App, nachdem wir uns ja gestern nicht gehört haben. Und zwar mit der App Regenmesser. Läuft auf dem Lumia 640 übrigens einwandfrei und ohne Probleme. Die ungefähre Größe der App ist 1,32 MB bis 33,56 MB Altersfreigabe ab 3 Jahre. Der Preis ist 2,49 Euro. Es gibt allerdings auch eine Testversion, die ihren Dienst wunderbar erledigt. Dann könnt ihr mal ausprobieren, ob die gut ist, die App. Ja, und dann könnt ihr zuschlagen als In-App-Kauf, wenn ihr den wollt, den Entwickler unterstützen wollt und natürlich die komplette App nutzen wollt. Es, bei 247 Bewertungen hat die App eine Durchschnittsbewertung von 4,5 Sternen. Das heißt einiges, das heißt nämlich, dass sie gut ist und sie ist tatsächlich gut. Ich lese einmal kurz was aus der Beschreibung vor. Mit Regenmesser können Sie zu jeder Zeit des Tages prüfen, wie viel Regen es an Ihrem speziellen Ort innerhalb der nächsten 3 Stunden geben wird. Regenmesser ist auch in der Lage, Ihnen die aktuellen Wetterdaten sowie die Prognose für das bevorstehende Wetter zu präsentieren. Und mit dem genialen Regenradar sehen Sie bereits Stunden im Voraus, was auf Sie zukommen wird. Live-Tiles und Regenmeldungen. Dabei brauchen Sie nicht einmal die Niederschlagsvorschau öffnen. Erstellen Sie Regenwarnmeldungen, um bei aufkommenden Regen automatisierte Benachrichtigungen zu erhalten. Auf dem Live-Tile können Sie dann die übersichtliche Regenkurve ablesen. Wenn es trocken ist, zeigt das Live-Tile das aktuelle Wetter und auf der Rückseite die Wetterprognose an. Regendaten werden nur unterstützt in, Achtung wichtig, Deutschland, Großbritannien, Irland, Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Dänemark. Die Merkmale der App sind folgende: klar strukturierte, schöne Übersichten über die Niederschlagsmenge innerhalb der nächsten 3 Stunden in 5-Minuten-Intervallen. In der Größe anpassbare Radaransicht mit aktuellen Radarbildern. Erweiterte Wetterinformationen. Überprüfen Sie das aktuelle Wetter oder sehen Sie sich stündliche, tägliche Prognosen an. Live-Kacheln. Auf dem Startbildschirm immer über das aktuelle Wetter oder eventuell bevorstehenden Regen informiert werden. Regenwarnmeldung. Werde benachrichtigt, wenn Regen bevorsteht. Darstellung mit Dark- und Light-Theme möglich. Einfach zu bedienende Einstellungen. Wählen Sie Ihre Standardsprache, konfigurieren Sie das Live-Tile oder passen Sie die Regenwarnmeldung an. Ich habe schon erwähnt, wo es nur verfügbar ist, noch einmal in Deutschland, Großbritannien, Irland, Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Dänemark. Den Ort, für den ihr Infos haben wollt, der wird einfach über euren aktuellen Standort gemessen oder also über GPS oder ihr tippt ein, den Ort, den ihr haben wollt. Hamburg, Berlin oder was auch immer. Als Wetter-App würde ich es nicht unbedingt nehmen. Die Infos sind zwar sehr übersichtlich dargestellt, aber ich persönlich nutze da ganz gerne unter Windows Phone das von Microsoft Wetter. Da mag ich das Live-Tile tatsächlich auch am liebsten. Aber was hier bei der Regenmesser-App einfach toll ist, ist einerseits das Regenradar und zweitens die Vorhersage des Regens in den nächsten 3 Stunden, den es geben wird. Und das ist verdammt genau und hat mich tatsächlich doch sehr überrascht. In der Testversion zum Angucken reicht die vollkommen aus und wenn sie euch so gut gefällt wie mir, dann solltet ihr euch aber auch nicht scheuen, die 2,49 Euro auszugeben. Klare Download-Empfehlung meinerseits für die Windows Phone App Regenmesser. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye und wünsche euch natürlich auch ein schönes Wochenende und weiterhin eine schöne und angenehme Adventszeit. Noch ein ganz kurzer Hinweis: übermorgen, 6. Dezember, großes One App a Day Gewinnspiel. Ein Gutschein für ein Fotobuch, Powerbanks und auch 2 Taschen jeweils von Stilgut werden